20 Uhr senden wir zur Erinnerung von Ida Ehre noch einmal das Steinerne Haus von Roman Brandstätter. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1963 mit Ida Ehre in der Hauptrolle. Doch nun zum Hörspiel des heutigen Abends. Sie hören Die Bedrohung von Gerd Loschütz. Regie hat Walter Adler. Herr Lohse. Herr Lohse, was tun Sie denn den ganzen Tag? Ich arbeite. Sie arbeiten? Woran arbeiten Sie denn? Ich weiß nicht. Ich zerschneide Papier. Sie zerschneiden Papier? Ich zerschneide es und klebe es auf anderes Papier. Aber es hält nicht. Es verschiebt sich immer wieder, fällt auf den Boden und ich vergesse, dass es auf den Boden gefallen ist und trampel darauf herum. Und alle, die von der Straße hereingekommen sind, trampeln auch darauf herum, bis es ganz klein gefetzt und schmutzig ist. Und plötzlich ist der ganze Raum voll von den Fetzen. Und es sind keine Fetzen mehr, sondern Schneeflocken, die vom Fußboden hochwirbeln unter die Decke, wie eine weiße Spirale. Und unter der Decke sich weiterdrehen wie ein Ventilator, dessen Flügel so groß sind wie das ganze Zimmer. Und dann senkt sich der Ventilator von der Decke herab immer tiefer. Und der Raum, der kreisrund ist, ist leer. Nur ich bin darin und der Ventilator, dessen Flügel aus Stahl sind und messerscharf durch die Luft sorgen, auf mich zu. Ich lege mich auf den Boden, aber es nützt nichts. Die rotierenden Messer kommen immer näher. Nachdem ich aus der Redaktion ausgeschieden war, wechselten meine Pläne rasch. Hatte ich lange genug über ein Vorhaben nachgedacht, schien es mir so gut wie ausgeführt und ich nahm ein neues in Angriff, das ebenfalls im Stadium der Planung stecken blieb. Nun ist das eine gute Art, seine Zeit totzuschlagen, doch wirft sie auf die Dauer zu wenig ab. Trotzdem zögerte ich. Trotzdem zögerte ich, als Maurer mich einlud, ihn zu einer internationalen Tagung nach B zu begleiten, bei der ich ihm gegen hohes Honorar Formulierungshilfe leisten sollte. Jede Art von zweckgerichteter Arbeit ist mir zutiefst zuwider. Außerdem argwöhnte ich, dass Maurer mich nur deshalb eingeladen hatte, weil ich es war, der ihm vor Jahren zu jener über Fachkreise hinausreichenden Publizität verholfen hatte, von der er noch heute zehrt. Ich habe damals einen seiner Aufsätze zur Veröffentlichung angenommen und seitdem gilt er als einer der führenden Botaniker unseres Landes. Ich glaubte, dass er sich jetzt, da er wusste, dass ich nichts verdiente, erkenntlich zeigen wollte, dass er sich mir gegenüber als Gönner aufspielte. Erlaubte ich nicht. Auch Sabine, die für uns das Geld mühsam mit Tagesschreibereien verdiente, konnte mich nicht umstimmen. Es war eine kleine Zeitungsmeldung in der Rubrik Aus aller Welt, die ich immer auf der Suche nach absurden Nachrichten fast als einziges noch lese, die mich dann doch zusagen ließ. Die Meldung lautete: Die Einwohner der kleinen Ortschaft Nîmes nahe B sind beunruhigt. Seit sich vor einem halben Jahr ein 14-jähriges Mädchen und ein 15-jähriger Junge im an die Ortschaft grenzenden Wald umgebracht haben, reißt die Serie von Selbstmorden in diesem Wald nicht mehr ab. Von weit her kommen die Leute, um in unserem Wald zu sterben, sagte der Bürgermeister. Da es für Ortsunkundige schwer sei, sich in dem undurchdringlichen Wald zurechtzufinden, seien es immer wieder die Einwohner, die die Toten aus dem Wald holen müssten. Sie forderten deshalb, den Wald mit einem Zaun zu umgeben. Mehr aus einer Laune heraus. Sah ich auf der Karte nach, wo das Dorf Nîmes lag. Und als ich entdeckte, dass es in unmittelbarer Nähe des Tagungsortes lag, in den Maurer eingeladen hatte, rief ich ihn an. Und sagte zu. Ich bin froh, dass Sie sich nun doch entschlossen haben, die Einladung anzunehmen. Warum hätten Sie sie auch ausschlagen sollen? Sie eigenartiger Mensch. Die Arbeit, die wir, die botanische Gesellschaft, leisten, ist eine nützliche. Die ausländischen Kollegen sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und darüber hinaus gesellige Zeitgenossen. Gut, nur ist mir immer noch nicht klar, was ich dabei tun soll. Sie, nichts Ehrenrühriges. Leisten Sie uns, wenn Sie wollen, Gesellschaft oder gehen Sie spazieren. Sie sprachen von Formulierungshilfe. Richtig. Formulierungshilfe wobei? Nun, darüber muss noch abgestimmt werden, verstehen Sie? Zuerst muss die Tagesordnung gebilligt werden. Wer weiß, vielleicht gibt's Einwände, Ergänzungen, Neuvorschläge. Und wir kommen gar nicht zu dem, was mir am Herzen liegt. Aber es muss doch ein Thema geben. Ein Tagungsthema. Ja. Haben Sie denn das Papier nicht gelesen, das verschickt worden ist? Nun, ich kann das in einem Wort zusammenfassen. Ich bitte darum. Das Generalthema in diesem Jahr lautet der Waldlehrpfad. Wie bitte? Waldlehrpfad. Das Problem der Anlage von Waldwegen, das Aufstellen von Schrifttafeln am Rande der Waldwege, auf denen die Spaziergänger mit der im Wald vorherrschenden Flora vertraut gemacht werden. Die Vereinheitlichung der Aufschriften, das Ausmerzen von stilistischen Fehlern, die lockere Aufbereitung zum Zwecke der besseren Verständlichkeit. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist nicht alles. Lassen Sie sich überraschen. Trinken Sie einen Cognac? Ober! Das Hotel liegt am Ende eines die Stadt zur einen Seite hin abschließenden Höhenzuges im Wald. Als ich den kleinen Stadtplan, der auf dem Tisch lag, mit meiner Karte verglich, stellte ich fest, dass die Ortschaft Nîmes, deretwegen ich hergekommen bin, am anderen Ende des Waldes liegt. Deretwegen ich hergekommen bin. Ich hatte, als ich die Nachricht in der Zeitung las, ein unbestimmtes Interesse gespürt, nicht mehr. Und nun bin ich hier, keinen Steinwurf von jenem Wald entfernt. Vermutlich wird, wenn ich Nachforschung anstelle, alles eine einfache Erklärung finden. Aber will ich denn Nachforschung anstellen? Auf dem Tisch liegt die Bibel in englischer Sprache. This Bible is placed by the Gideons, ist auf die erste Innenseite gedruckt. In der Ferne höre ich den Lärm einer befahrenen Straße. Ich mache mir wieder Notizen, aber während ich schreibe, laufen mir die Gedanken davon. Werde mir vom Tagungsgeld einen Kassettenrekorder kaufen, der leicht ist und sich überall benutzen lässt. Das Zimmer liegt im ersten Stock. Ich höre den Wind, der durch die Bäume geht, kann aber den Wald nicht sehen, weil das Fenster auf eine alte Scheune hinaus zeigt. Hier, wie in den nahen Steinbrüchen am Weiler Weg, treten Schichten des oberen Muschelkalks zutage. Zahlreiche versteinerte Reste zeigen an, dass in einem Flachmeer vor etwa 200 Millionen Jahren eine reiche Tierwelt, Muscheln, Schnecken, Stachelhäuter vorhanden war. Die einst waagerechten Kalkschlammablagerungen sind längst zu Gestein und im Gefolge der Gebirgsbildung schräggestellt worden. Hallo, Lose. Hallo. Ich habe Sie beim Frühstück vermisst. Ja, ich war schon in der Stadt. Stieleiche, im Flach- und Hügelland auf nährstoffreichem, tiefgründigem Boden, sturmfest und wärmebedürftig, Alter bis zu 700 Jahren. Meinten Sie diese Tafeln? Ja. Aber das war doch bloß ein Vorwand, um Sie herzulocken. Mich? Haben Sie wirklich geglaubt, wir würden uns mit sowas befassen? Den wahren Grund, warum ich Sie hier haben wollte, erfahren Sie am Nachmittag. Die meisten Kollegen sind inzwischen eingetroffen. Darf ich Sie was fragen? Bitte? Könnten Sie sich vorstellen, wieder fest für eine Zeitschrift zu arbeiten? Ich meine, an verantwortlicher Stelle. Kommt drauf an. Das wollte ich hören. Vergessen Sie nicht, um 15 Uhr im Tagungsraum. Wenn Sie in diese Richtung weitergehen, kommen Sie übrigens zu den Anstalten. Welche Anstalten? Landesnervenklinik. Ich muss zurück, meinen Vortrag noch mal durchgehen. Kommt drauf an, das wollte ich hören. Vergessen Sie nicht, um 15 Uhr im Tagungsraum. Wenn Sie in diese Richtung weitergehen, kommen Sie übrigens zu den Anstalten. Welche Anstalten? Landesnervenklinik. Ich muss zurück, meinen Vortrag noch mal durchgehen. Ich alter bis zu 700 Jahren. An dieser Stelle stockt auf Muschelkalk ein Buchenwald, zu dessen typischer Begleitflora das Perlgras gehört. Hier gedeihen ferner Waldveilchen, Efeu, Buschwindröschen, Ahornstab. Liebe Kollegen, Freunde, ich bin glücklich, Sie nun auch offiziell in diesem schönen Hotel begrüßen. Zum ersten Treffen vor 15 Jahren ist vieles in unserem Interesse. Jetzt zu dem Punkt, über den wir schon lange und ausführlich in Frühjahr. Neue Zeitschrift. Eine Zeitschrift, Fachzeitschrift, sondern eine, die hilft, die Ziele unserer Gesellschaft einem großen Ende der botanischen, keine Ahnung, wie man so etwas macht, aber das eine weiß ich. Man macht so etwas nicht ohne Absicherung. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben schon jetzt alle Firmen, die nur entfernt etwas mit Natur zu tun haben, als Anzeigenkunden gewonnen. Wir haben die Unterstützung des Staatssekretärs und eine Spendenzusage der Petrolindustrie. Wer aber könnte eine Zeitschrift, wie sie uns vorschwebt, in die Hand nehmen? Ich denke, Kollegen, an einen Mann, der nicht Botaniker, nicht Biologe, sondern Zeitungsmann ist. An Herrn Lohse, den ich hier mit dem Auftrag unserer Gesellschaft bitten möchte, die Herausgeberschaft zu übernehmen. Ja, bitte. Lose? Ja? Vorhin war ein solcher Trubel, dass wir gar nicht dazu gekommen sind, uns über das Projekt zu unterhalten. Natürlich müssen wir uns, bevor Sie zustimmen können, noch über die finanzielle Seite der Angelegenheit einig werden. Aber ich denke, dass es da keine Probleme geben wird. Wir sitzen alle gemütlich beieinander. Wollen Sie nicht herunterkommen? Bin am Vormittag, nach dem Zusammentreffen mit Maurer, einen Abhang hinuntergegangen. Nicht in Richtung Nîmes, sondern parallel zur Stadt und in ein kleines Tal gelangt, von dem ich annahm, es würde auf eine der um die Stadt herumführenden Straßen auslaufen. Stattdessen öffnete es sich, nachdem ich es durchwandert hatte, neu und gab den Ausblick auf eine bewaldete Hügelkette frei. Und als ich weiterging, merkte ich, dass sich links und rechts neue Täler auftaten, die sich von dem, durch das ich schritt, kaum unterschieden. Die Blätter leuchteten in allen Farben des Herbstes und als ich mich umblickte, merkte ich, dass ich den Weg verloren hatte. Um mir einen Überblick zu verschaffen, bog ich in einen Pfad ein, der einen locker mit Bäumen bewachsenen Berg hochführte. Von oben dachte ich, müsste ich die Stadt sehen können. Als ich oben angekommen war, entdeckte ich weit weg, fast am Horizont, einzelne Häuser, aber nicht die Stadt. Die Landschaft, über die ich blickte, war eigenartig gefaltet und erinnerte mich mit ihren durch keinen Fluss oder durch einen alles überragenden Berg geordneten Senkungen, Erhebungen, Windungen, denen keine Regelmäßigkeit anzumerken war, und mit dem von helleren und dunkleren Tupfern übersäten stumpfen Gelb an das Innere einer Walnuss. Was mich, als ich darüber nachdachte, an meinen ersten Besuch in der Anatomie denken ließ, in die mich Sabine, die damals Medizin studierte, mitgenommen hatte. Damals fiel mir ein, habe ich mich an den Biologieraum erinnert, an die Zylinder im Glasschrank mit der in milchiger Flüssigkeit schwimmenden Ratte, dem Embryo und dem, wenn man den Schrank rüttelte, auf- und abschwebenden Gehirn. Ich hatte mich ins Gras gesetzt und jemand, dessen Gesicht ich nicht erkennen konnte, trat auf mich zu und legte mir einen aus Schnittlauch geflochtenen Kranz um den Hals, der einen so widerwärtigen Geruch ausströmte, dass ich glaubte, mich erbrechen zu müssen. Er gab mir die Hand und sie brach ab. Ich wollte sie loslassen, aber sie hatte sich mit 1000 Widerhaken in mein Fleisch gebohrt. Von dem Schmerz wachte ich auf. Meine Hand war gerötet von den Brennnesseln, in die ich gegriffen hatte. Über den Bergkamm zu gehen war nach der Anstrengung des Aufstiegs wunderbar leicht. Zwei Männer in blauer Arbeitsmontur, die ich für Forstarbeiter hielt, traten hinter einem Baum hervor und fragten, eine drohende Haltung einnehmend, wohin ich wolle. Zum Waldhotel Fleiß, sagte ich, und sie zeigten wortlos in die entgegengesetzte Richtung, die ich gegangen war. Später entdeckte ich im Abstand weniger Meter längs des Weges Löcher im Boden, wie für die Pfosten eines zu ziehenden Zauns. Die ausgehobene Erde lag in kleinen Haufen daneben. Eine Weile zog sich die Spur der Löcher und Erdhaufen längs des Pfades hin und führte dann sich von ihm, der eine Kehre ins Tal nahm, trennend, geradeaus in den Wald. Schneller als erwartet war ich zurück im Hotel. Ein Zaun? Was für ein Zaun? Von einem Zaun ist mir nichts bekannt. Wenn da oben einer Löcher gräbt, soll er. Vielleicht legen sie eine Schonung an. Ja, wenn man da weitergeht, kommt man nach Niem, wenn man sich auskennt. Wenn nicht, verrennt man sich. Warum nehmen Sie nicht den Bus oder gehen auf der Straße? Die Straße verläuft im Tal. Der Bus geht zweimal am Tag. Morgens um 7 und abends um 6. Herein. Guten Abend. Hier wohnen Sie also? Sehr schön. Ich sehe, Sie sind am Arbeiten. Oder schreiben Sie bloß einen Brief. Finden Sie dieses Hotel auch so entsetzlich? Warum sind wir nicht in der Stadt untergebracht, wo man abends raus kann? So muss man erst eine Stunde durch die Natur immer wieder Häuser. Sieht es doch öd. Ich dachte immer, Deutschland sei ein zivilisiertes Land mit hohen Häusern, breiten Straßen und einem florierenden Nachtleben. Ja. Aber immer, wenn ich zu einer Tagung komme, lande ich in der Wildnis. Damit Sie nicht glauben, ich sei aufdringlich. Der Kollege Maurer schickt mich. Auf seinen Anruf hätten Sie nicht reagiert. Da hat er gemeint, weil ich ohnehin hochgehen wollte. Ich sollte doch bei Ihnen klopfen und sagen, wir säßen alle im Restaurant. Wollen Sie sich nicht ein bisschen dazusetzen? Huse, wie schön, dass Sie runtergekommen sind. Er hat gearbeitet, der Herr Herausgeber. Kaum ist er beauftragt, schon stürzt er sich ins Gewühl. Hat mich meine ganze Überredungskraft gekostet, ihn herunterzulocken, Kollege Maurer. Wem, wenn nicht Ihnen, Kollegin Pawlacek, wäre das gelungen? Herr Maurer. Herr Lohse? Ich möchte nicht, dass Sie zu fest mit mir rechnen. Was denn? Bedenken, die schlagen Sie sich aus dem Kopf. Wir rechnen fest mit Ihnen. Nein, tun Sie das nicht. Kollege Björnchen? Ja? Der Herr Lohse macht Schwierigkeiten. Stellen Sie sich das vor, er will unser Angebot ablehnen. Aber lieber Herr Lohse, wenn Sie das tun, werde ich Sie nicht im Sommer auf den Scheren einladen. Und wer keinen Sommer auf den Scheren verbracht hat, ist in meinen Augen auch kein Mensch. Wie, wer will nicht? Haben Sie zu wenig geboten, Kollege Maurer? Kleinlich gewesen. Sehen Sie, Herr Lohse, das wird eine internationale Zeitschrift. Und wir alle, die wir hier sitzen, sind daran beteiligt. Da können Sie nicht einfach sagen, ich will nicht. Da müssen Sie sagen, ich will. Na, und jetzt gehe ich ins Bett. Ich auch. Ja, es ist spät geworden. Ober? Wie, jetzt gehen alle? Gerade, dass der Nachmittag rum ist? Sie auch, Herr Lohse? Oh, so bleiben doch wenigstens Sie. Das Fenster ist offen. Obwohl Mitte Oktober ist es so warm, dass man im Hemd am Tisch sitzen kann. Ich habe immer einen guten Ortssinn gehabt. Wie konnte ich mich auf so kurzer Strecke verlaufen? Woher die Feindseligkeit der beiden Männer? Wozu, wenn ich tatsächlich für einen Zaun die ausgehobenen Löcher? Warum will mich der Wirt dazu überreden, mit dem Bus zu fahren, wo doch die einzige Attraktivität des Hotels auf seiner Lage beruht, auf der Möglichkeit, spazieren zu gehen? Die Hand ist von brennenden Pusteln übersät. Während mir der im Traum wahrgenommene Geruch tiefe Übelkeit einflößte, erinnere ich mich jetzt an ihn als an etwas angenehm Einhüllendes, ja Kostbares, das ich nicht hatte begreifen können. Den ganzen Tag über war die Luft klar und trocken gewesen und ein leichter Wind hatte die Bäume bewegt. Jetzt ist die Luft so mit Feuchtigkeit vollgesogen, dass ich durch die Dunkelheit die Tropfen von den Blättern der Kastanie in den Hof fallen höre. Etwas Geheimnisvolles geht aus von diesem Ort, das mich zugleich anzieht und zurückschrecken lässt. Zettel vorgefunden. Sabine hat angerufen. Nach Nîmes. Aber da müssen Sie doch nicht zu Fuß gehen. Steigen Sie ein. Aber ich möchte wirklich zu Fuß gehen. Was wollen Sie denn in Nîmes? Was ich da empfehle? Mir den Ort anschauen. Sie sind fremd hier, stimmt's? Stimmt. Dann steigen Sie ein. Ich zeige Ihnen alles. Was wollen Sie denn sehen in Nîmes? Alles. Alles, alles. Was alles? Die Häuser, die Straßen, die Kirche, den Friedhof. Den Friedhof? Wozu den Friedhof? Eine Angewohnheit von mir. Eine merkwürdige Angewohnheit. Machen Sie hier Urlaub? Sozusagen. Und ganz ohne Familie? Meine Frau ist zu Hause geblieben. Kinder? Keine Kinder, nein. Ich habe zwei Töchter, 14 und 16 Jahre alt. Wollen Sie länger hier bleiben? Ein paar Tage. Und dann zurück? Ja, natürlich. Zu Ihrer Frau? Zu meiner Frau. Warum fragen Sie mich das alles? Bin ich zu neugierig? Ich bin seit 22 Jahren verheiratet. Wir haben noch nie getrennt Urlaub gemacht. Sie leben in Nîmes? Ja. Was ist das für ein Ort? Ein Dorf halt. Ein Kaff. Soll ich Sie wieder mit zurücknehmen? Sie wohnen im Waldhotel Fleiß, stimmt's? Ich fahre nach dem Essen zurück. Oder soll ich Ihnen, wenn Ihnen das zu lange dauert, ein anderes Auto besorgen? Nein, nein, danke, danke. Ich kann gut zu Fuß gehen. Aber ist doch nicht nötig. Wissen Sie was? Wir drehen eine Kurve durchs Dorf. Ich zeige Ihnen, was es an Sehenswertem gibt und dann bringe ich Sie zu meinem Schwager. Der fährt um diese Zeit immer in die Stadt. Noch einmal, danke, nein. Aber es macht ihm nichts aus. Es sieht aus, als wären Fremde in ihm nicht gern gesehen. Wie kommen Sie darauf? Sie tun alles, um mich möglichst schnell wieder loszuwerden. Nein, nein, nein, das sehen Sie ganz falsch. Das da drüben ist die neue Schule. Da können Sie mich rauslassen. Hier? Ja. Also, wenn Sie 100 Meter geradeaus gehen, kommen Sie zu einer Bushaltestelle. Der Bus geht um 6:30. Vielen Dank. Bitte, bitte. Vielen Dank. Weichenfäller, Weichensteller. Was können die Kinder damit gemeint haben? Auf dem Rückweg über die Chaussee folgten mir im Abstand von etwa 100 Metern zwei Männer. Wenn ich langsamer ging, gingen sie auch langsamer. Ging ich schneller, gingen auch sie schneller. Als ich niederkniete, um mir den Schuh zu binden, blieben sie stehen, zündeten sich Zigaretten an und warteten, bis ich aufstand und weiterging. Im Hotel angekommen, stellte ich mich hinter die Glastür und wartete darauf, dass sie mir ins Hotel folgten oder dass ich sie auf der Chaussee am Hotel vorbeigehen sehe. Aber sie kamen nicht. Nîmes ist eines dieser keimfrei sanierten Dörfer mit viel Rauferputz und Glasbaustein. Der Bürgermeister, den ich zu sprechen wünschte, ist in Chur. Die Zeitungsmeldung über die Selbstmorde, deretwegen ich hergekommen bin, sei eine Erfindung der Presse, sagte die Gemeindesekretärin. Auf meine Frage, ob sie offiziell dementiert worden sei, schaute sie mich ratlos an. Und wieder sind es Trauerformen, die mit außergewöhnlicher Schärfe im Gedächtnis bleiben. Denken wir nur an die Trauerulme oder an die alte, schon langsam vergreisende Hängeform des in Japan beheimaten Schurbaums, Sophora japonica pendula. Lauflos, fast noch schöner, wird das filigranartige ornamentale Netzwerk der Schirmkrone sichtbar. Nüchtern betrachtet sind fast alle Trauerformen abnorm, Missgeburten, die zeitlebens krüppelt bleiben. Meist als Mutation entstanden, also durch plötzlich auftretende Ursache noch immer meist unbekannte Veränderung der Erbanlage, treten sie Natur häufiger auf als angenommen, gehen dort aber bald wieder verloren. Dazu nichts nütze und den Konkurrenz. Wo haben Sie denn gesteckt? Björnsen wollte ohne Sie gar nicht anfangen. Ich war in Nîmes. Wann können wir uns über das Projekt unterhalten? Welches Projekt? Die Zeitschrift. Ja. Später. Deren schmale Wuchs, ihre gummiartig biegsamen Seitenäste und durchhängende Zweige sind Voraussetzung dafür, dass der Schnee zu Boden fällt und der Baum nicht unter der für serbische Karstgebirge typischen, besonders große Menge backigen, schweren Matschschnee zusammenbricht. Wieder, wie so oft früher, wenn ich unter Menschen war, meine alte Gewohnheit, nicht sie, sondern mich selbst zu beobachten. Quasi von außen, als ständig neben mir und sehe, wie ich mich unter ihnen bewege. Hände schüttle und lächle, wenn ich angesprochen werde. Und wenn ich dann antworte, höre ich meine Worte, als sagte nicht ich sie, sondern ein anderer. Und wieder kommt es vor, dass ich, weil mir die Komik der Situation schlagartig bewusst wird, plötzlich in Gelächter ausbreche oder auch erschreckt verstumme. Aus der Redaktion war ich ausgeschieden, weil ich gemerkt hatte, dass nichts, was ich tat, wirklich wichtig war. Alles hätte ein anderer genauso gut oder besser machen können. Und auch später, als ich nur noch für mich arbeitete, geschah es, dass ich mich plötzlich dabei ertappte, wie ich mir selbst bei der Arbeit zusah. Einer, der mit krummem Rücken am Tisch saß und das Papier mit unnützen Worten füllte. Wie lächerlich es war, zwischen den Dingen und den sie bezeichnenden Worten eine Verbindung herstellen zu wollen. Die Dinge, das war mir erschreckend klar, entwickelten sich auch ohne mein Zutun. Und die Worte waren, noch ehe ich sie aufgeschrieben hatte, Makulatur. Eine Zeit lang versuchte ich, dieses Gefühl der Sinnlosigkeit durch noch genauere Planung meiner Vorhaben zu überlisten. Aber kaum hatte ich begonnen, sie auszuführen, schon stellte es sich wieder ein und ich gab auf, weil ich merkte, dass nichts half gegen diesen Zustand, es sei denn eine neue Besessenheit. Die aber konnte nur entstehen aus einem Gegenstand, gewaltiger als die mir angebotenen, gewichtiger als die von mir angegangenen. Der Himmel leuchtet rot von den Lichtern der Stadt. Wie ferne Ziele schweben einzelne Baumwipfel schattenrisshaft über dem hellen Rand des Daches. Was war das? Was meinen Sie? Die Sirene. Polizei, nehme ich an. Den Hohlweg hoch? Nein, glaube ich nicht. Haben Sie gesehen, wo das Auto langgefahren ist? Polizei? Na, da drüben in den Wald. Wahrscheinlich haben sie wieder einen gepackt, die Leichenfänger. Wer? Na, so nennen sie die, die aufpassen im Wald, dass sich keiner was antut. Ja, wen? Herr Fleiß? Meine Frau sucht dich. Sie ist in der Küche. Was hat er Ihnen erzählt? Dass die Leichenfänger wieder einen gepackt haben. Der ist ja nicht ganz dicht. Sie lassen mich hängen, Lose. Sie tun so, als ging sie das Ganze nichts an. Ich muss unseren Geldgebern endlich einen Herausgeber präsentieren. Und ein Konzept. Aber Sie gehen mir aus dem Wege. Ich werde es mir überlegen. Aber was gibt's da zu überlegen? Eine solche Chance kriegen Sie nie wieder. Sie müssen doch auch an Ihre Zukunft denken. Was wird Ihre Frau dazu sagen, wenn sie hört, dass Sie ein solches Angebot ausgeschlagen haben? Wollen Sie etwa ewig so weitermachen? Was meinen Sie damit? Das wissen Sie doch. Wir müssen doch endlich wieder was arbeiten, was Vernünftiges. Also jetzt reicht's aber. Ja, gut, bin schon still. Ich wollte mich sowieso hinlegen. Gute Nacht. Darf ich mich zu Ihnen setzen, Herr Rose? Bitte. Ärger gehabt mit Ihrem Förderer? Förderer? Na, weil er so wortlos an mir vorbeigestürmt ist. Haben Sie den Rettungswagen gesehen am Nachmittag? Kein guter Ort, sage ich Ihnen. Wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke, blitzt ein kleiner Funke auf. Wenn ich den Pullover ausziehe, bekomme ich einen elektrischen Schlag. Sie haben den Rettungswagen gesehen? Allerdings. Haben Sie gewusst, dass Leute von weit her gereist kommen, um sich hier, in diesem Wald, umzubringen? Was? Erzähl's mir nicht so, was ich träume davon. Warum bringen sich Leute in einem Wald um? Und warum, wenn schon im Wald, tun sie es nicht zu Hause? In ihrer Stadt? Woher wissen Sie davon? Ich hab's gelesen. Sie kommen her, um es hier zu tun. Warum gerade hier? In diesem Wald? Wald, ich höre immer Wald. Suchen Sie etwa einen botanischen Grund, dass Sie so hartnäckig fragen? So wie es bestimmt Blumendüfte gibt, die heiter oder schwermütig machen, meinen Sie, könnte es bestimmte Ausdünstungen des Waldes geben, die zum Selbstmord einladen? Lieber Herr Lose. Ja? Haben Sie schon geschlafen? Also es tut mir leid. Aber ich muss Ihnen sagen, dass mich Ihre Gleichgültigkeit völlig ratlos macht. Vorhin habe ich mit Ihrer Frau telefoniert. Soll ich es ihm sagen? Dem armen Idioten? Was ich von seiner Idee halte? Was ich von seiner ganzen mistigen Betriebsamkeit halte? Zeitschrift. Meint er wirklich, ich werde mich wieder hineinziehen lassen in diesen Dreck? Leichenfänger, Leichenfänger, Leichenfänger. Das war's also, das Wort, das die Kinder gerufen haben. Als der Rettungswagen kam, bin ich hinter ihm hergerannt, den Weg hoch, über den ich nach meinem merkwürdigen Traum zurück zum Hotel gelangt war. Nach der ersten Biegung wurde ich von zwei Männern in blauer Montur aufgehalten. Sie hackten mich unter und schleppten mich, ohne auf meinen Protest zu achten, zurück zur Chaussee. Dort wartete ich, da sie vorm Eingang des Hohlweges stehen blieben, bis zum Einbruch der Dunkelheit. Zum Einbruch der blauer Montur aufgehalten. Sie hackten mich unter und schleppten mich, ohne auf meinen Protest zu achten, zurück zur Chaussee. Dort wartete ich, da sie vorm Eingang des Hohlweges stehen blieben, bis zum Einbruch der Dunkelheit. Tut mir leid, tut mir wirklich leid, Lose, wenn ich Sie in der Nacht rausgeklingelt habe. Aber verstehen Sie, ich gerate unter Zeitdruck, wenn Sie nicht endlich zusagen. Ich habe unseren Geldgebern... Der Petrolindustrie. Ja, auch der. Versprochen, Ihnen einen gestandenen Zeitungsmann zu präsentieren, den Sie als Herausgeber akzeptieren können. Und wenn Sie mich jetzt alleine lassen, dann kann alles platzen. Wir reden auf der Heimfahrt darüber. Einverstanden? Ich fahre nicht mehr zurück. Wie bitte? Ich bleibe hier. Was wollen Sie denn hier? Sie sind weg. Maurer, beleidigt, aber guten Mutes, meint, ich bleibe hier, um in Ruhe ein Konzept für sein Wald- und Wiesenblatt auszuarbeiten. Anscheinend drücke ich mich nicht genau genug aus. Als er Fräulein Pawlatschiks Vermutung hörte, ich bliebe hier, weil ich von diesem Ort und dem, was sich hier ereignet, fasziniert sei, glaubte er, eine meiner Ausreden erkannt zu haben und zwinkerte mir zu. Er irrt. Der Selbstmorde wegen bleibe ich hier Und keiner wird mich, ehe ich weiß, was es damit auf sich hat, hier wegbringen. Herr Fleiß. Herr Lose. Das Zimmer im ersten Stock ist sehr schön, aber da ich nicht mehr auf Kosten der Botanischen Gesellschaft hier wohne, werde ich mich verändern müssen. Mit Bad oder Dusche? Eher Dusche. Erwin, die Sachen von 112 auf 214. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, Herr Lose. Ich danke Ihnen, Herr Fleiß. Erwin, wer hat das aufgebracht mit den Leichenfängern? Pardon? Leichenfänger, Leichenfänger. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Lose. Hat Herr Fleiß Ihnen verboten, darüber zu reden? Hier spricht man nicht über die Selbstmorde, hm? Hat er Angst, dass das Gerede dem Geschäft schaden könnte? Das Geschäft geht gut. In der Saison sind wir fast immer ausgebucht. Daran zweifle ich nicht. Aber was ist mit den Selbstmorden? Ihr neues Zimmer, Herr Lose. Danke, Erwin. Gleiche Grundausstattung, nur erheblich kleiner. Anstelle des Doppelbettes ein einfaches, das an der Wand steht. Wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich nicht mehr auf die graue Fläche des Scheunentors, sondern auf das Dach. Über dem Dach das Wiegen der Baumwipfel. Seit Sie weg sind, bin ich ruhiger geworden. Auch wenn ich mich dieser eigenartigen Gesellschaft so wenig verpflichtet fühlte, dass ich nicht einmal an Ihrem Abschiedsessen teilgenommen habe, hat sie mich doch, das merke ich jetzt, allein durch ihre Anwesenheit gestört. Ich will nicht mehr, dass sich etwas zwischen mich und meine Absicht stellt. 16-Jähriger mit dem Moped verunglückt. Brücke baufällig. Gesangsverein probt. Tee oder Kaffee zum Frühstück, Herr Lose? Warum steht hier nichts über den Selbstmord? Worüber? Den Selbstmord im Wald. Vorgestern. Davon weiß ich nichts. Steht da was? Eben nicht. Tee oder Kaffee? Immer wieder taucht im Einschnitt zwischen zwei baumbewachsenen Höhenzügen die Stadt auf. Dahinter steigt das Land flach an zu einem wie von Gaseschichten verhängten Horizont. Jeder Windstoß treibt Blätter durch die Luft, die, trudelnd, von einem neuen Windstoß noch einmal aufgehoben, zur Erde fallen. Den ganzen Vormittag ist ein Dröhnen in der Luft, wie von einem kleinen Flugzeug, das sich nicht zur Landung entschließen kann. Die Luft ist schon winterlich kalt. Die Baumstämme sind bis unter die Krone von einer dünnen Moosschicht überzogen. In Abständen sind Zeichen, gebogene Pfeile oder auf die Spitze gestellte Dreiecke in die Rinde geschnitten. Geheimnisvoll wie die Zinken der Fahrenden. Helle Scherben blitzen auf. Ein verrosteter Benzinkanister, dessen Bodenblech scharf in die Höhe steht. Lila leuchtet eine durchnässte, flache Pappschachtel Blausiegel. An manchen Stellen ist der Weg von schweren Fahrzeugen aufgewühlt. Etwas abseits eine quadratische Steinplatte auf einem gemauerten Sockel, darin gemeißelt der Erdkreis, durchspannt vom Netz der Längen und Breitengrade. Im oberen Drittel eine flache Plakette aus Bronze mit dem Wappen der Stadt. Am oberen Rand der Platte die Inschrift: Hier verläuft der 52. Grad nördlicher Breite. Ach, Herr Kollege, ich bin es leid, darüber zu reden. Hätte ich gewusst, dass Sie mich deshalb sprechen wollen, hätte ich der Sekretärin ausrichten lassen, ich sei verreist. Was soll das heißen? Was ich gesagt habe, ich bin es leid, darüber zu reden. Ich kann mir das Nötige natürlich auch aus Ihrem Archiv heraussuchen. Da werden Sie wenig finden. Was? Sie haben darüber nicht berichtet? Nein, es gab nichts zu berichten. Das Ganze ist ein Windei, eine Ente, ganz wie Sie wollen, ein Nichts. Und vorgestern? Die Polizei? Der Rettungswagen im Wald? Eine Übung nehme ich an. Vielleicht ein falscher Alarm. Im Polizeibericht, der über meinen Schreibtisch geht, hat nichts gestanden. Leichenfänger. Ach das, ja. Vor einem Jahr etwa hat sich ein junges Mädchen mit seinem Freund in diesem Waldstück umgebracht. Liebeskummer. Kurz danach, im Februar, ist einer, der aus der Anstalt ausgerückt war, im Wald erfroren. Und im Sommer Selbstmord eines Vertreters, der ein Verfahren wegen Betrügerei zu erwarten hatte. Das ging dann durch die Presse. Aber lieber Mann, ich bitte Sie, was ist daran so außergewöhnlich? In allen drei Fällen kamen die Opfer, oder wie soll man sie nennen, nicht aus Nîmes, aber immer waren es Einwohner von Nîmes, die sie gefunden haben. Kann man es ihnen da verdenken, dass sie misstrauisch geworden sind und angefangen haben, auf Fremde zu achten? Besonders nachdem dieser Unsinn vom Selbstmord bald in allen Zeitungen gestanden hat. Und irgendeiner hat dieses dumme Wort dann aufgebracht. Der Herr Polizeidirektor ist auf einer Besprechung, aber ich bin sicher, dass ich Ihre Fragen beantworten kann. Vielleicht kann ich mit dem Einsatzleiter reden. Der Herr Polizeidirektor ist auf einer Besprechung mit den Herren Einsatzleitern. Aber wie gesagt, Sie können mich alles fragen. Vorgestern, am späten Nachmittag, habe ich nahe am Waldhotel Fleiß einen Streifenwagen und kurz darauf einen Rettungswagen in den Wald fahren sehen. Und beide sind erst Stunden später wieder herausgekommen. Was ist da oben passiert? Was der Rettungswagen da oben wollte, das weiß ich nicht. Und dass ein Streifenwagen stundenlang durch den Wald fährt, kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist er auf einem anderen Weg auf die Chaussee zurückgefahren. Aber darf ich wissen, worauf Sie mit Ihrer Frage hinaus wollen? Glauben Sie, dass sich da oben ein Verbrechen ereignet hat? Oder ein Selbstmord? Nein, nein, das wüsste ich. Davon ist mir nichts bekannt. Ja, wir haben 5 Rettungswagen im Einsatz. Wenn er so aussah wie der am Tor, dann war er von uns. Unsere sind gelb, die kann man nicht verwechseln. Aber oben am Waldhotel war keiner im Einsatz. So viel ist sicher. Auch im Krankenhaus gewesen, im gleichen Erfolg. Natürlich könnte ich jetzt abfahren. Aber den Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Ohne sagen zu können, warum, bin ich überzeugt davon, dass von diesem Ort eine Bedrohung ausgeht. Und ich bin sicher, dass Sie es auch wissen. Aber welchen Sinn hätte es, Ihnen nachweisen zu wollen, dass Sie lügen? Seit Tagen nichts. Nichts. Spaziergänge durch die Umgebung, die Stadt, den Wald in Richtung Nîmes meide ich. Mein Traum. Fräulein Pavlatschik vielleicht kam, ohne es zu wollen, meinem Verdacht am nächsten. Mein Verdacht. Nichts. Ich habe ja nichts in den Händen. Als ich heute aus der Stadt kam, kurz vor dem Hotel, überholte mich ein Lastwagen, beladen mit großen Rollen Draht, und bog in den Hohlweg ein. Sie kennen die Bedrohung also. Aber ein Zaun? Was soll ein Zaun hier nützen? Herein. Ein Brief, Herr Lohse. Legen Sie ihn auf den Tisch. Wollen Sie nicht aufstehen? Mitte November und ein Wetter wie im Frühjahr. Das Frühstück haben Sie nun auch versäumt. Legen Sie ihn auf den Tisch. Gehst du, obwohl man an der Rezeption sagt, du seist da, nicht an den Apparat. Ich weiß nicht, was dich da festhält. Ich will es auch gar nicht wissen, weil ich dir vertraue. Ich will es auch gar nicht wissen, weil ich dir vertraue. Maurer sagt, du seist hinter einer Selbstmordgeschichte her. Ist das alles? Er hält dich für einen guten Journalisten und möchte, dass du die neue Zeitschrift machst. Du wirst sein Angebot annehmen, ja? Sonja, seine Frau, fährt in der nächsten Woche nach H. Sie wird mich mitnehmen und in B ausladen. Dann haben wir ein paar Tage für uns und können über alles reden. Liebe, ich bitte dich, komm nicht. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, aber ich möchte das hier, bevor wir uns sehen, zu Ende bringen. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, eine Arbeit zu tun, die wichtig ist, die auch kein anderer leisten kann. Nur ich. Keiner, mit dem ich gesprochen habe, nimmt die Sache ernst. Deshalb muss zumindest ich sie ernst nehmen. Ich war heute Leute in einer Ausstellung und habe auf einem Bild, das ich lange kenne, einen Satz gelesen, der mir nie zuvor aufgefallen ist. Ich fühlte das große Geschrei durch die Natur. So lächerlich es für dich klingen mag, ich fühle es auch. Das Geschrei. Lass mich diese Sache wenigstens diese zu Ende bringen. Lieber, ich spüre den Vorwurf, der aus deinen Zeilen spricht. Vielleicht habe ich ihn verdient, gut oder besser nicht gut. Aber gibt es wirklich irgendetwas, woran ich dich gehindert hätte? Und was soll ich jetzt machen? Du bist so lange weg und Maurer sagt, er glaubt nicht mehr daran, dass du die Herausgabe der Zeitschrift übernimmst. Ich muss dich jetzt einfach sehen, um zu wissen, was los ist. Sonja fährt nicht, deshalb komme ich mit dem Zug. Frau Fleiß, ich werde ein paar Tage unterwegs sein, aber bitte halten Sie mir das Zimmer hier. Selbstverständlich, Herr Lohse. Hatten Sie eine gute Reise, Herr Lohse? Danke. Ihre Gattin war hier. Haben Sie nicht gewusst, dass sie kommt? Wie schade. Als sie hörte, dass Sie unterwegs sind, ist sie wieder abgefahren. Sie war wohl auf der Durchreise. Auf ihrem Zimmer liegt, glaube ich, eine Nachricht. Lieber, du hast es vorgezogen zu flüchten. Bitte. Du wirst nicht behaupten wollen, ich sei dir gegenüber illoyal, wenn ich dir jetzt sage, es ist Schluss. Ich habe die ganzen Jahre durchgehalten, in denen du meintest, Zeit für dich zu brauchen, um Wichtigeres anzufangen als diesen kleinen Tagesjournalismus. Daran, dass ich damit unser Geld verdient habe, fandest du freilich nichts. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe eben von deinem Zimmer aus Maurer angerufen. Ich werde die Zeitschrift herausgeben, die Maurer plant. Er hat es mir, als er merkte, du würdest es nicht tun, angetragen. Bis eben habe ich gezögert. Jetzt habe ich mich entschieden. Und wenn du noch einen Funken Ehre im Leib hast, wirst du mir dabei nicht in die Quere kommen. Herr Lohse, dürften wir mal die Zwischenrechnung machen? Ja, natürlich, Herr Fleiß. Liebe, ich bin total pleite. Ich will nicht, dass du mir Geld schickst, aber vielleicht kannst du mal nachschauen, ob in meinem Schreibtisch in der unteren linken Schublade noch Schecks liegen. Lieber, in der unteren linken Schublade deines Schreibtisches liegen keine Schecks. Dafür habe ich darin ein paar Aufzeichnungen gefunden, in denen du dir Gedanken machst über den Wert des Zusammenlebens. Diese quälende Dumpfheit, in der wir aneinander gekettet sind, wie Nachttiere. Nun, da ich weiß, wie du darüber denkst, fällt es mir leichter, dir zu sagen, was zu sagen ist. Ich habe die Scheidung eingereicht. Du wirst davon nicht überrascht sein, nehme ich an. Die Wohnung löse ich auf. Ich ziehe zu Maurer, der ein feiner, ein verantwortungsvoller Mensch ist. Unsere Zeitschrift nimmt Formen an. PS. Eigentlich wollte ich darüber hinweggehen, aber ich muss es dir doch noch sagen. Nachdem ich aus B zurückgekommen bin, hätte ich beinahe die Polizei gerufen, denn ich habe natürlich sofort gemerkt, dass jemand in der Wohnung war. Aber als ich feststellte, was fehlt, war mir klar, dass du hier warst. Wissend, dass ich komme, um mit dir zu reden, hast du dich in den Gegenzug gesetzt, um dir, was du brauchst, aus der Wohnung zu holen. Nein, nicht deshalb, sondern um mir aus dem Weg zu gehen. Herr Fleiß. Herr Lohse. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass ich in einer gewissen Zwangslage bin. Darüber wage ich kein Urteil abzugeben. Um die Sache abzukürzen. Ich habe in der Gegend zu tun und möchte deshalb bei Ihnen wohnen bleiben, kann aber die Zimmermiete nicht bezahlen. Ja, was tun? Abreisen. Die einzige Möglichkeit? Die einzige. Und wenn ich als Kellner... Können Sie servieren, tranchieren, flambieren? Mit 6 gefüllten Tellern gleichzeitig? An der Rezeption. Ich spreche 4 Sprachen. Ich auch. Herbert? Marianne? Kommst du mal? Herr Lose, eben höre ich, dass unser Hausdiener ausgefallen ist. Wenn Sie einspringen wollen? Was habe ich zu tun? Nichts. 3-mal in der Woche kommt der Wagen von der Wäscherei. Wenn Sie beim Aufladen helfen könnten, wäre ich sehr froh. Die Eimer in der Küche werden zu selten geleert. Hinter dem Haus gibt es eine Klärgrube, die, glaube ich, verstopft ist. Man wird Ihnen zeigen, was zu tun ist. Jeden Tag muss das Laub im Hof zusammengehakt werden. Da wir zu wenig Personal haben, wäre es gut, wenn jemand den Kellnern hülfe, die Tische abzuräumen. Beim Abwaschen in der Küche gibt es manchmal Engpässe, da müssten Sie zugreifen. Aber sonst? Darf ich Sie beim Vornamen nennen oder bestehen Sie auf... Lose. Wie Sie meinen. Die Zimmer für das Personal liegen unter dem Dach. Man wird Sie einweisen, Lose. Vom Zimmer aus sehe ich jetzt auf den Wald. Die Scheune liegt irgendwo links. Wenn ich den Kopf durch das in die schräge eingelassene Fenster stecke, um Luft zu schöpfen, ist es mir, als winkten die Bäume mir zu. Und ich weiß nicht mehr, schließe ich nachts die Vorhänge, weil mich die Helligkeit des Mondes am Einschlafen hindert oder weil ich mich fürchte vor dieser ewig winkenden Bewegung der Baumwipfel. Sabine. Hatte ich dich nicht gebeten, nicht zu kommen? Hätte ich etwa hier auf dich warten sollen? Mit nichts als meiner Gewissheit, endlich die eine, die gültige Aufgabe gefunden zu haben. Hättest du nicht versucht, mir einzureden, dass ich wieder, wie so oft in den letzten Jahren, einem Wahn verfallen sei, war es da nicht besser, dir auszuweichen? Es klemmte mir das Herz ab. Vor Sehnsucht, als ich die Treppe hochstieg. Ja, das Herz, wie ich sage. Und wieder war der Wunsch da, abzubrechen, zurückzukehren in die Vertrautheit dieses Bonawachsgeruchs, der scheckigen Steinstufen, des Halls der nachklappenden Haustür. Aber als ich die Tür aufschloss, über all die aufgeschlagenen Bücher, Exzerpte und Entwürfe, die Spuren deines wieselhaften Fleißes. Des von keiner Begabung irritierten Ehrgeizes. Die Hölle. Wie immer tropfte der Wasserhahn, klemmte das Fenster im Bad. Weg, weg, weg, weg. Weg, weg. Aber als ich die Tür aufschloss, über all die aufgeschlagenen Bücher, Exzerpte, Entwürfe, die Spuren deines wieselhaften Fleißes, das von keiner Begabung irritierten Ehrgeizes, die Hölle. Wie immer tropfte der Wasserhahn, klemmte das Fenster im Bad. Weg, weg, weg. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine Uniform an. Schwarze Hose und grüne Weste. Ich warte ab und tue, was mir aufgetragen wird. Man ruft mich in die Küche, sagt, ich soll den Mülleimer hinaustragen und ausleeren. Ich leere den Eimer über den von verkrüppelten Birken umstandenen Komposthaufen aus und stelle ihn zurück an seinen Platz. Man sagt, ich solle, wenn es friert, rotes Salz streuen. Ich gehe über den Hof und streue rotes Salz. Ich atme die Luft ein, schaue zu dem Hang hinüber, jenseits der Straße, den der Wagen mit den Drahtrollen hochgefahren ist. Streue rotes Salz und leere Mülleimer. Ich habe das Gefühl, nicht vorwärts zu kommen, aber auch nicht zurück zu können. In den freien Stunden streife ich durch die Umgebung, hüte mich aber noch immer davor, in Richtung Nîmes zu gehen. Überall begegnet man jetzt Menschen, die einen Kopfschutz aus gefütterten Lederbändern tragen, so wie früher die Rennfahrer. In den Cafés sitzen welche, die Quarktaschen bestellen. Dann wieder trifft man vor Schaufenstern welche, die beim Anblick kleiner Schokoladenweihnachtsmänner in Tränen ausbrechen. Frauen tragen merkwürdige Hüte. Um den Tankverschluss eines Autos hat einer mit roter Farbe Flammen gemalt. Wieder Beobachtungen, die nebeneinander stehen. Und es gelingt mir nicht, hinter ihre Bedeutung zu kommen. Und doch muss es etwas geben, das diesen Wahnsinn zusammenhält und antreibt. Vielleicht findet sich, ohne dass ich es weiß, in meinen Aufzeichnungen, auf den Tonbändern, ein Hinweis. Hören Sie, Lose, wenn Sie bis zum Ende der Saison hierbleiben wollen, dürfen Sie nicht bloß in der Gegend rumrennen, ist das klar? Ende der Saison? Naja, wir schließen am 20. Dezember. Hatte ich Ihnen das nicht gesagt? Wir eröffnen dann erst wieder vor Ostern. Was ist eigentlich mit meinem Vorgänger? Erwin? Der wird wohl nicht zurückkommen. Hat er gekündigt? Na, nicht mal das. Ich bin bis zum Zaun gegangen. Ein mächtiger, fast 3 Meter hoher Zaun mitten im Wald. Die Männer in den blauen Overalls habe ich diesmal nicht gesehen. Vielleicht waren sie auch nicht mehr notwendig. Denn als ich am Zaun entlang ging, hörte ich das leise Sirren. Und ich wusste, dass irgendwo auf der anderen Seite des Zauns, verborgen im Unterholz, die Generatoren standen, die den Strom in den Draht jagten. Glaubten Sie wirklich, damit jemanden, der es ernst meinte, aufhalten zu können? Und die Schilder. Militärisches Sperrgebiet. Wen wollten Sie damit täuschen? Auch die anderen im Hotel, Kellner, Zimmermädchen, alle bestätigten mir, dass Erwin nicht zum ersten Mal für Wochen verschwunden war. So lange wie diesmal freilich sei er früher nicht weggeblieben. Und ich wusste auch warum. Er lag dahinter, hinter diesem Zaun. Er war auch in diesen Sog geraten, der nach und nach alle erfassen und hinabreißen würde. Und ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, aufzugeben. Plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte. Obwohl der Himmel tiefblau war, wirbelten Schneeflocken durch die Luft. Die Erde war mit einer feinen Reifschicht überzogen. Durch die Bäume sah ich über der Stelle, wo das Hotel stehen musste, dicke weiße Rauchschwaden aufsteigen und fing an zu laufen. Meine Aufzeichnung, die Tonbänder. Was, wenn sie bei dem Brand zerstört würden? Hatte denn niemand die Feuerwehr alarmiert? Warum waren die Sirenen noch nicht zu hören? Man musste sofort telefonieren. Als ich in den Hof kam, sah ich zwischen unzähligen kleinen Haufen glimmenden Laubs den Wirt stehen und sie mit dem Rechen auseinanderschieben und neu aufhäufen. Der Rauch hatte das Hotel ganz eingehüllt und zog schwer durch die kahlen Buchen und Kastanienbäume. Da sehen Sie es, Lose. Anstatt, dass ich mich um Wichtigeres kümmern kann, mache ich hier Ihre Arbeit. Was hatte ich Ihnen gesagt? Zünden Sie das Laub weg. Das muss weg, bevor wir das Hotel schließen. Soll es hier liegen bleiben bis zum Frühjahr? Gehen Sie mir weg, Lose. Gehen Sie mir weg. Was soll man mit einem wie Ihnen anfangen? Gehen Sie. Gehen Sie schon heute. Sie sind entlassen. Schalten Sie dieses Ding ab, dieses Tonband, sonst schlage ich es Ihnen kaputt. Ja, was feixen Sie denn so, Kerl? Es ist gut, Herr Fleiß, es ist gut. Was ist gut? Feigst er, der Kerl? Feigst er mir ins Gesicht? Ich werde selbst in den Wald gehen. Wie hatte ich erwarten können, dass mir das jemand abnahm. Dass ich quasi im Zuge der Ermittlung hinter das Geheimnis kommen würde. Wie hätte ich glauben können, dass mir jemand, der nicht auch bereit ist, die Folgen zu tragen, das Grauen, von dem er weiß, zugibt? Wie soll er leben? Ich packe, fahre zum Bahnhof und gebe mein Gepäck auf. Der Kassettenrekorder ist das Einzige, was ich behalte. Danach gehe ich zu Fuß zurück. Ich werde warten, bis es dunkel wird. Nachdem ich die Stadt hinter mir hatte, schlug ich einen Seitenweg ein, der ins Tal führte. Anfangs war der Weg noch asphaltiert, dann ging er in einen harten, von kleinen, spitzen Steinen, die sich durch die Schuhsohlen drückten, gespickten Pfad über. Die Pfützen in den Vertiefungen waren mit einer dünnen Eisschicht überzogen und die Steine, die aus dem Boden ragten, waren keine Kiesel, Basalt, Tuffsteine, sondern zerbrochene Ziegel und Klinker, zerschlagene Dachpfannen, Betonplatten, Kachelsplitter. Es war, als ging ich in dem schmalen Waldstreifen, der die Stadt von den Anstalten trennte, über die Reste einer abgesunkenen Kultur, die, nachdem der Regen des Herbstes die obere Erdschicht weggespült hatte, wieder zum Vorschein gekommen war. Es war am späten Nachmittag. Ich hatte noch Zeit. Die Anstalten mit ihren unterschiedlichen großen Gebäuden, Post, Kaufhaus, Fertigungsstätten, wirken, wenn man sie unter den Bäumen hervortretend unverhofft vor sich sieht, wie eine eigene kleine Stadt. Die Häuser heißen Haus Seelenruhe und Haus Zuversicht, Haus Savan und Haus Ephrata, Haus Abendfrieden und Haus Abendlicht sind noch im Bau. Zwischen den verschiedenen Hausgruppen liegen größere Gärten mit Obstbäumen oder auch Felder, auf denen Rüben, Kartoffeln und Rosenkohl angepflanzt sind. An die Fensterscheiben sind große bunte Sterne und Weihnachtsengel geklebt. Viele Kranke mit einem Lächeln im Gesicht, das aussieht wie eingemeißelt. Auf den Friedhof der Anstalten. Ein Friedhofsarbeiter singt laut beim Laubzusammenfegen. Als ich näher komme, stützt er sich auf den Rechen und sieht mir entgegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, es wird ein harter Winter. Es war ein schlechter Sommer. Und es wird ein schwerer Winter. 8 Wochen hat es im Sommer geregnet. 8 Wochen hintereinander. Auf einem Bürgersteig tritt eine Frau eine brennende Zeitung aus. Längst ist es dunkel geworden. In einem Warenhaus kaufe ich eine Taschenlampe und eine Drahtschere, deren Griffe isoliert sind. Keiner wird mich mehr aufhalten. Die ganze Zeit über das Gefühl, durch das Gemeinwesen einer am Ende angelangten, beruhigten Gesellschaft zu gehen, die zu ihrer Bestimmung gefunden hat. Gelöste Heiterkeit, wohin man blickt. Lächeln auf Rübenfeldern. Im letzten Haus der Siedlung sehe ich in einem Zimmer einen Mann mit einem Tuch die Blätter einer Topfpflanze vorsichtig abwischen. Hinter der Siedlung ein kurzes Stück Acker, von niedrigen Büschen eingefasst. Und dann liegt zwischen mir und dem Wald von Nîmes nur noch das Hotel. Die letzte Möglichkeit, umzukehren. Die Fenster des Restaurants sind erleuchtet und von dem Licht angezogen, steuere ich darauf zu. Wenn ich wollte, könnte ich eintreten. Ich sehe die Kellner von Tisch zu Tisch huschen, den Arm angewinkelt, den Rücken durchgedrückt. Ich sehe sie paarweise an den Tischen hocken und in die Speisekarte stieren oder mit Messer und Gabel Fleisch zerteilen. Ich sehe, wie sie den Mund öffnen und schließen. gehe über den Parkplatz, überquere die Asphaltstraße und sehe vor mir die dunkle Öffnung des Hohlweges. Wie gut ich den Weg kenne. Schurfstellen im Wellenkalk, Lebensspuren von schlammbewohnenden Tieren, Ablagerungen im Flachmeer vor 200 Millionen Jahren, über denen die Schlehe den Waldmantel bildet. Freigelegte Wurzeln, zu Stammteilen umgewandelt. Dickenwachstum. Blütezeit. Samenreife. In der Dunkelheit glänzen die Stämme wie die Leiber von Tieren, die bis zur Erschöpfung abgehetzt sind. Links und rechts des Pfades, den ich aufsteige, da wo das Auge nicht mehr hinreicht, brechen Äste. Ein Stampfen geht durch den Wald. Ich werde den Draht durchschneiden und die Generatoren zerstören. Ich werde an der Innenseite des Zauns entlang gehen und dann langsam nach innen hin vorstoßen, dorthin, wo ich den Riss vermute und das Band, das ich zuvor einlege, wird bis zum Schluss laufen. Der Zaun. In einer Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Südwestfunk Baden-Baden hörten Sie Die Bedrohung von Gerd Loschütz. Der Cognac. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Mein Gott, der Lose. Was tun Sie hier oben? Einer hätte mir die Hunde auf Sie gehetzt. Erkennen Sie mich nicht? Ich bin's. Erwin. Das ist ein Gast, den kenne ich. Haben wir Sie erschreckt? Mir leid, aber wir bewachen das, den Zaun. Ist unsere Pflicht. Kann ich Ihnen helfen? Soll ich Sie zurückbringen? Ich bringe den Alonso mal zurück, gell? Wo soll ich Sie hinbringen? Ins Hotel? Da arbeite ich nicht mehr. Zu schlecht bezahlt. Arbeite jetzt am Zaun. Das ist besser. Verdiene ich das Doppelte. Irgendwas Geheimes, das wir bewachen, militärisch oder uns der Würden Sie bitte das Tonband abstellen, mein Herr? Es stört die anderen Reisenden. Es stört einfach, verstehen Sie? Es sprachen Hans-Christian Rudolph, Ernst Jacobi, Elisabeth Schwarz, Bo Elfsberg, Josef Farkasch, Eva Mannhardt, Horst Bollmann, Dagmar von Thomas, Klaus Herrn, Florian Hollfelder, Friedhelm Tock, Peter Schlesinger, Hans Marlau, Peter Fitz, Jonas Bergler, Hartmut Bitomski, Walter Adler. Ton und Technik Jonas Bergler und Marie-Louise Brockelt, Regieassistent Axel Scheibchen, Musik und Regie Walter Adler.